Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alles lobgebet Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil muttaqin. Und Allahs Segen und Heilung und Barmherzigkeit seien auf dem edelsten aller Gesandten und dem Führer der Gottesfürchtigen. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Am heutigen Tag befinden wir uns in einem der heiligen Monate, über die Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim sinngemäß gesagt hat, wahrlich, die Monate bei Allah sind 12. Schon ab dem Tag an dem er Himmel und Erde erschaffen hat. Und davon sind 4 heilig. Und diese 4 heiligen Monate, meine lieben Geschwister, zu diesen Monaten gehört der Monat Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah ist der 12. Monat, den wir uns jetzt gerade befinden. Muharram, der 1. Monat im Jahr. Und Rajab, der 7. Monat im Jahr. Ebenso befinden wir uns am heutigen Tag an einem Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem er geschworen hat, als er sagte, Wal-Fajr wa layalin ashr. Bei Al-Fajr und den ersten 10 Tagen, gemeint sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und wir befinden uns heute am 9. Dhul-Hijjah. Und das ist der Tag von Arafat. An diesem Tag gibt es viele verschiedene Dinge, die zusammenkommen, gleichzeitig zusammenkommen, viele Weisheiten und viele große Errungenschaften für den Muslim, der diesen Tag wahrnimmt. Dieser Tag, liebe Geschwister, gehört zu den heiligen Tagen, wie wir gesagt haben. Ebenso gehört er zu den Tagen, über die Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das sind die Hajj-Monate. Die Hajj-Monate sind bekannterweise Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah, Shawwal, Dhul-Qi'dah und Dhul-Hijjah. Shawwal, Dhul-Qi'dah und Dhul-Hijjah. Direkt nach Ramadan beginnt es und endet mit dem Dhul-Hijjah-Monat. Drittens, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Tage, an denen wir uns heute befinden, im Koran al-Karim exklusiv erwähnt. Er sagte, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Damit sie Dinge bezeugen, die für sie von Nutzen sind und damit sie Allahs Namen gedenken an bestimmten Tagen. Und der heutige Tag gehört zu diesen bestimmten Tagen. Abdullah ibn Abbas sagte, mit diesen bestimmten Tagen sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah gemeint. Viertens, dieser Tag, an dem wir uns heute befinden, liebe Geschwister, gehört zu den 10 Tagen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie die besten Tage des Jahres überhaupt sind. Er sagt, es gibt keinen Tag, an dem die Tat wertvoller ist als in diesen 10 Tagen. Fünftens, es ist der Tag, liebe Geschwister, an dem Allah azza wa jall die Religion vervollkommnet hat. Es ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala seine Gunst an die gläubigen Menschen vollendet hat. Es ist der Tag, an dem Allah azza wa jall eine Aya im Koran herabgesandt hat, über die die Juden sogar neidisch geworden sind. Und so kam ein Mann, ein Jude zu Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu und sagte zu ihm, O Führer der Gläubigen, es gibt da einen Vers in eurem Buch, den ihr lest, es wäre dieser Vers auf uns Juden herabgesandt worden, hätten wir diesen Tag zu einem Festtag gemacht. Da sagte er, radiallahu anhu, welche Aya ist dies? Er sagte, es ist die Aya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Sinngemäß übersetzt, am heutigen Tag habe ich euch eure Religion vervollkommnet, meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit euch mit dem Islam als Religion zufrieden. Al-Ma'idah, Aya Nummer 3. Daraufhin sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, wahrlich, wir wissen genau, an welchem Tag diese Aya herabgesandt worden ist und wir kennen auch den Ort, an dem sie herabgesandt worden ist auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es war an dem Zeitpunkt, an dem er in Arafat war und es war an einem Freitag. Und dieser Hadith ist bei Bukhari überliefert worden. Und unsere Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, unsere Geschwister befinden sich jetzt heute gerade am Freitag, am Tage von Arafat, in Arafat. Möge Allah Azza wa Jal von ihnen annehmen. Sechstens, das Fasten am heutigen Tag. Das Fasten am heutigen Tag, darüber sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich erhoffe mir bei Allah, dass Allah dadurch die Sünden des vergangenen Jahres und die Sünden des zukünftigen Jahres vergeben wird, überliefert bei Imam Muslim. Und was diejenigen Frauen angeht, die gerade ihre Menstruation haben oder sich in ihrem Wochenbett befinden oder andere Leute, die nicht fasten können, weil sie krank sind, aber unbedingt fasten wollten, so verkünden wir ihnen die frohe Botschaft vom folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem es heißt, wahrlich Allah hat die guten Taten und die schlechten Taten festgelegt. Das heißt festgelegt, wie man dafür belohnt wird. Er sagte oder er erklärte dies folgendermaßen, wer vorhat, eine gute Tat zu begehen, sie aber dann doch nicht begeht, so wird Allah sie ihm als eine vollkommene gute Tat niederschreiben. Wer eine gute Tat vorhat zu begehen, aber sie doch nicht begeht, weil er davon abgehalten worden ist, weil er zum Beispiel krank war oder wie die Frau, die nicht fasten konnte und nicht fasten durfte, in diesem Fall wird diese gute Tat ihr trotzdem als eine vollkommene gute Tat niedergeschrieben. Und sollte jemand die gute Tat begehen, heißt es weiter im Hadith, so wird Allah sie für ihn mindestens 10-fach niederschreiben, bis zu 700-fach, bis zu einem Vielfachen davon, subhanallah al-azim. Und umgekehrt, wer vorhat, eine schlechte Tat zu begehen und sie dann doch nicht begeht, das heißt, er erinnert sich an Allah subhanahu wa ta'ala, er erinnert sich an eine Ayah, die ihn davon abhält, er erinnert sich daran, dass das haram ist, er unterlässt diese schlechte Tat, dann wird Allah sie ihm als eine gute, vollkommene Tat niederschreiben. Und sollte er sie dennoch begehen, dann schreibt sie ihm Allah als eine einzige schlechte Tat auf, bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Siebtens, und das folgende gehört, dieser siebte Punkt, gehört zu den gewaltigen Vorzüglichkeiten dieses Tages, Arafat, die wir uns teilen mit unseren Geschwistern, die sich in Arafat jetzt gerade befinden. Und zwar geht es um die Vorzüglichkeit der Bittgebete, des Dua an diesem heutigen Tag. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das beste Bittgebet ist dasjenige, das am Arafat-Tag gesprochen wird. Das beste Bittgebet ist dasjenige, das am Arafat-Tag gesprochen wird. Möge Allah azza wa jalla uns unsere Sünden vergeben und von uns unsere guten Taten annehmen. Achtens, Allah subhanahu wa ta'ala befreit am heutigen Tag so viele Menschen vom Höllenfeuer wie an keinem anderen Tag. Und neuntens, der Herr subhanahu wa ta'ala nähert sich seiner Schöpfung am heutigen Tag. So berichtet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Sahih Muslim, er sagte, es gibt keinen Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala so viele seiner Diener vom Höllenfeuer rettet, wie am heutigen Tag, wie am Tag von Arafat. Und er, subhanahu wa ta'ala, nähert sich und prahlt, das heißt mit den Pilgern gegenüber seinen Engeln und sagt zu seinen Engeln, was möchten jene von mir haben? Was möchten jene von mir haben? Und diese Frage, liebe Geschwister, wenn sie von jemandem gestellt wird, der dazu imstande ist, die Bittgebete zu erhören, und wenn er dazu imstande ist, diese Bittgebete in jedem einzelnen Bittenden das zu geben, worum er gebeten hat, dann ist es eine Frage, die es wert ist, dass man ihr eine Antwort gibt. Es ist eine Frage von jemandem, der in dessen Hand alle Angelegenheiten sind, in dessen Hand die Versorgung ist, in dessen Hand die Barmherzigkeit ist, in dessen Hand die Vergebung ist. Es ist jemand, der zu allem imstande ist, der die vollkommene, der die Eigenschaft der Allmacht besitzt, die vollkommene Allmacht besitzt. Und so gibt es nichts, was ihn davon abhalten könnte, diese Bittgebete zu erhören. Die einzige Sache ist, dass wir unsere Hände heben müssen und unsere Bittgebete sprechen müssen. Und es gibt noch viele andere Vorzüglichkeiten, die am heutigen Tag zusammengekommen sind, am Tag von Arafat. Und wir möchten noch den 10. und letzten Punkt erwähnen. Inshallah ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen heutigen Tag als einen Eid-Tag bezeichnet. Er hat den heutigen Tag als einen Teil der Eid-Tage bezeichnet, indem er sagte, der Tag von Arafat, der Tag des Opferns, die Tashriq-Tage, das ist der 11., 12. und 13. von Dhul-Hijjah, das alles sind unsere Feiertage, o Muslime. Das sind alles unsere Feiertage von uns Muslimen und sie sind Tage, an denen gegessen und getrunken wird. Das heißt Tage, an denen man nicht fastet, überliefert bei Abu Dawud, Tirmidhi und Nasa'i. Meine lieben Geschwister, wir Muslime haben genau zwei Feiertage im Jahr. Wir haben genau zwei Feste, besser gesagt, im Jahr. Und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier an anderen Tagen erwähnt hat, gehört natürlich zu dem Eid al-Adha dazu. Insofern haben wir genau genommen genau zwei Feste, zwei Eid. Eid al-Adha, das Opferfest, und Eid al-Fitr, das Fastenbrechenfest. Deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, Macht diese Tage euren eigenen Kindern lieb. Sorgt dafür, dass eure eigenen Kinder diese Tage gern haben, sich an diesen Tagen erfreuen, dass diese Tage anders sind als alle anderen Tage des Jahres, dass eure Kinder das Gefühl haben, dass sie Muslime sind und dass sie zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören und dass diese Tage nicht so vergehen wie jeder andere Tag im Jahr ebenfalls. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina kam, sah er, dass die Medinenser zwei Festtage aus der Jahiliyyah hatten. Und dann sagte er zu ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch diese beiden Tage ausgetauscht durch zwei Tage, die besser als diese beiden Tage sind, Eid al-Adha und Eid al-Fitr, überliefert bei An-Nasa'i und anderswo. Die Christen, liebe Geschwister, wenn sie frei haben, nehmen sie sich frei. Und sie machen ihre Tage zu Festtagen. Und wir Muslime sollten dies eher machen, uns frei nehmen für diese Tage, um diese Tage zu feiern und uns an ihnen zu freuen. An diesen Eid, an diesen 10 Tagen von Dhul-Hijjah, und wir befinden uns am 9. von ihnen, hat Allah subhanahu wa ta'ala, der Allgnädige, der Gnadenvolle und Gnädige, uns verschiedene Ibadat gesetzlich gemacht, verschiedene Möglichkeiten gegeben, uns ihm zu nähern. Erstens der Takbir, das Sagen von Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dieses Takbir, liebe Geschwister, ist Sunna an diesen ersten 10 Tagen zu jeder Tageszeit. Und zweitens, auch besonders nach den Fardgebeten ab dem heutigen Tag. Ab dem heutigen Tag, das heißt ab dem Fajr-Gebet, am heutigen Arafat-Tag, bis zum letzten Tashriq-Tag, bis zum 13. Dhul-Hijjah, bis zum Asr-Gebet des 13. Dhul-Hijjah, ist es Sunnah, dass wenn man in der Gemeinschaft gebetet hat, danach den Takbir einige Male zu sprechen. Und wir beginnen damit, inshallah ta'ala, auch heute nach diesem Jum'ah-Gebet, inshallah. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala pflegte, wie es in der Überlieferung heißt, an Mina an diesen Tagen den Takbir zu sprechen und auch nach den Gebeten, das heißt nach den Fard-Gebeten. Und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, wenn man alleine betet oder zu zweit, dann sagt man an diesen Tashriq-Tagen keinen Takbir. Aber wenn man in der Gemeinschaft gebetet hat, dann schon. Drittens, viele von uns, inshallah ta'ala, haben vor, am morgigen Tag oder in den darauf folgenden Tagen ein Opfer darzubringen für Allah subhanahu wa ta'ala. Das sogenannte Udhiyya. Und diese Udhiyya, liebe Geschwister, wenn du vorhast, sie morgen schon zu opfern, dann ist es Sunnah, dass du am morgigen Tag nüchtern zum Gebet kommst und nichts isst an diesem Tag, bis du dein Opfer geschlachtet hast und etwas von diesem Opfer gekocht hast. Und dann das Erste, was du in deinen leeren Magen zu dir nimmst, ist von diesem Opfertier. Und deswegen ist es Sunnah, dass man auch das Eid-Gebet frühzeitig an diesem Tag verrichtet, damit die Leute genug Zeit haben dafür. Ansonsten, wenn du nicht vorhast, am ersten Tag zu opfern, oder wenn du gar nicht vorhast zu opfern, dann musst du nicht mit nüchternen Magen zum Salat al-Eid zu kommen. Drittens, dass man sich schön kleidet und das gilt besonders für die Männer. Ansonsten für die Frauen gilt das natürlich nicht, denn die Frauen ziehen ihren Hijab an, wenn die zum Eid-Gebet kommen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass sie Kleider tragen sollen, die normal sind und nicht parfümiert sind und sich dadurch nicht zur Schau stellen. Denn es ist für sie haram, dass sie das Haus verlässt, während sie parfümiert ist oder Kleider trägt, die die Blicke anderer auf sie ziehen, egal ob das am Eid-Tag ist oder an anderen Tagen. Aber besonders am Eid-Tag müssen wir darauf hinweisen, damit es nicht ein Tag ist, an dem wir uns freuen und gleichzeitig sündigen. Viertens, der Russel an diesem Tag. Fünftens, das Eid-Gebet an sich. Alle Männer, alle Frauen, jung und alt, egal ob die Frau rein ist oder ob sie ihre Menstruation hat oder ob sie eine Wöchnerin ist, alle kommen zum Eid-Gebet. Allerdings diejenigen, die nicht teilnehmen dürfen, sie halten sich abseits vom Gebetsplatz auf. Und dieses Eid-Gebet wird morgen, inshallah ta'ala, um 8 Uhr morgens stattfinden. Inshallah, morgen um 8 Uhr ungefähr werden wir mit dem Eid-Gebet, inshallah ta'ala, beginnen. Sechstens, es ist eine Sunna, wenn man zum Eid-Gebet geht, nicht den gleichen Rückweg zu nehmen, wie den Hinweg, den man genommen hat. Siebtens, Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, überliefert über den edlen Gefährten Nubaysh al-Hudhari, radiallahu anhu. Er sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, und das ist eine für uns, inshallah, einfach umzusetzende Sunnah. Er sagte, die Tage des Tashriq, liebe Geschwister, sind in diesem Jahr wenn morgen Samstag der Eidtag ist, dann Sonntag, Montag und Dienstag. Er sagte, diese Tashriq-Tage sind Tage des Essens und Trinkens und Gedenkens Allahs. Und daraus haben die Ulama, rahimahullah ta'ala, entnommen, dass wir diese Tage nicht fasten. Wir fasten diese kommenden 4 Tage, morgen und die folgenden 3 Tashriq-Tage fasten wir nicht. Meine lieben Geschwister, der letzte Ratschlag an mich und euch, ich hoffe, dieser Ratschlag erreicht unsere Herzen. Dieser Ratschlag handelt davon, all diese Dinge, die wir gehört haben, all das, was wir gehört haben, was wir an Sunna-Praktizierungen umsetzen können, heute und morgen und den folgenden Tagen, all das gehört auf Arabisch zu dem Begriff Sha'air. Und Sha'air sind die sogenannten Zeichen, an denen man die Muslime erkennt. Das sind die sogenannten Kulthandlungen, wie es manchmal übersetzt wird. Achtet auf diese Sha'air von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn stellt euch vor, jemand erscheint nicht zum Eid-Gebet, weil er arbeiten muss. Und opfert auch kein Opfertier. Und sucht sich auch kein Schaf aus zum Schlachten. Und macht sich nicht die Mühe, das Tier, das Fleisch zu verteilen an die Armen, Bedürftigen, Nachbarn und Freunde. Und freut sich nicht selbst daran und auch nicht seine Kinder freuen sich daran. Und er spricht auch keine Takbir nach den Gebeten. Und macht auch nicht häufig Dua an diesem Tag. Was hat er an diesem Tag noch von diesem Eidfest? Was hat er an diesem Tag von diesem Eidfest? Was unterscheidet diesen Eidtag von allen anderen Tagen des Jahres, wenn er nicht auf diese Sha'ar achtet? Deswegen, liebe Geschwister, achtet bitte darauf und achtet darauf, dass eure Familien auch Anteil daran haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch einen Erfolg verleihen und diesen Eidtag zu einem Eidtag für alle Muslime auf der Welt machen, besonders die Muslime, die sich in Kriegen befinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen leicht machen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.